WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, in der Mainacht melden wir uns bei euch. Das ist doch eine tolle Sache, oder was? Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben eine freie Themennacht heute und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die Hexen feiern irgendwo. Sehr viele Leute sind auf irgendwelchen Partys. Als ich gerade hier zum Studio gefahren bin, bin ich kaum durch Köln durchgekommen. So viel los ist draußen. Also umso schöner, dass wir jetzt hier zusammen eine Stunde verbringen können. Wir beginnen mit Robert. Nee, nicht mit Robert. Was sage ich? Mit Norbert. Norbert ist 47. Guten Morgen, Norbert. Guten Morgen, Domian. Hallo, Norbert. Um was geht es bei dir? Am weitesten geht es um Crossdressing. Crossdressing? Crossdressing. Was ist das dann? Bitte? Was ist das dann? Was ist das dann? Das ist ein Mann, der gerne Frauenkleider trägt. Ah. Es gibt ja immer verrücktere Worte. Also ein Mann, der gerne Frauenkleider trägt. Man nennt es auch einen Transvestit zum Beispiel. Ja, das ist, glaube ich, die nächste Stufe dann. Ach so. Okay. Den Unterschied, den kenne ich nicht genau. Ich weiß nur, dass das, was ich habe, das nennt man Crossdressing. Ja. So, das, was du hast. Das heißt, du bist ein Kerl von 47 Jahren und trägst gerne Frauenkleider. Ja, richtig. Warum? Ja, weil ich diese Neigung von Geburt aus schon habe. Wie, von Geburt an? Ja, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen schlau gemacht. Und das ist eine Veranlagung oder Neigung, die hat man oder man hat sie nicht. Wenn du dich erinnerst und zurückspulst, wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben das Gefühl gehabt, ich würde gerne Mädchenkleider tragen? Ja, das war wohl in der, soweit ich mich zurückerinnern kann, in der Pubertät. Mhm. Und seit wann lebst du das aus und machst das auch? Ja, das Problem ist, ich habe das jetzt bislang mehr oder weniger unterdrückt. Ich bin also verheiratet seit etwas über 20 Jahren. Ja. Ich habe aber meine Partnerin frühzeitig darüber informiert, über meine Neigung. Aber während unserer, ja, sagen wir nochmal, glücklichen Ehezeit das Problem mehr oder weniger unterdrückt. Wie hast du ihr das denn damals erklärt? Da gab es ja dieses moderne Wort noch nicht dafür. Ja, ich habe das in normal, einfachem Deutsch gesagt, dass ich gerne mein Kleid? Frauenkleider trage. Oder mein paar Pumps oder sowas. Bitte? Ich sag, gerne ein Kleid oder mein paar Pumps anziehst. Sowas. Nee, das komplette Programm. Ja, natürlich. Ja, klar. Mhm. Ich verstehe schon. Aber nochmal zurück auf die Frage nach dem Warum. Du sagst, das ist irgendwie angeboren. Weiß ich nicht, ob das angeboren ist. Versuch mir doch mal zu erklären, was dir das bringt. Also wenn ich mir vorstelle, ich sollte Frauenkleider anziehen, wäre für mich völlig öde, würde mich null interessieren. Ja, und das ist bei mir das genaue Gegenteil. Genau, was interessiert dich daran? Was gefällt dir? Ja, ich habe festgestellt, dass ich, besonders in der letzten Zeit, wo ich mit dem Gedanken gespielt habe, das eventuell auszuleben, dass ich aus unerklärlichen Gründen plötzlich fürchterlich miese Laune habe, reizbar bin, und ja, stinkt hier, wenn man so will. Und ich hatte keine Erklärung dafür. Mhm. Und dann bin ich mal zu einem Therapeuten gegangen, habe mit dem darüber gesprochen, mich vorher allerdings auch ein bisschen schlau gelesen, ja, sodass ich wenigstens annähernd wusste, was ich den jetzt zu fragen habe oder worüber wir eigentlich reden. Mhm. Und der hat mich dann praktisch bestätigt in meiner Annahme, dass das eine Neigung ist, die man hat. Gut, aber wir waren bei meiner Frage, was gefällt dir daran so gut? Das gibt mir, wenn ich mich als Frau verkleide, bin ich ein anderer Mensch. Ich fühle mich unheimlich wohl. Das ganze Leben ist plötzlich leichter. Ach, das Leben ist leichter. Was angenehmer, ja. Was ist denn angenehmer an dem Leben als Frau, als denn an dem Leben von Norbert, dem Mann? Ja, allein reizt mich schon dieses Outfit dabei. Das gibt ja, Frauen haben ja viel mehr Möglichkeiten, sich anzuziehen. Mhm. Fängt schon bei der Unterwäsche an. Das ist viel interessanter als was die Männer anhaben. Ja. Angenehmer auf der Haut, sieht schöner aus. Ja. Ziehst du denn auch im BH an? Ja. Ja. Und stopfst du dann vorne was in den BH rein? Ja, es gibt ja so Silikon-Einlagen dafür. Wie viele Frauenkleider oder Sachen hast du denn schon? Ja, jetzt im Einzelnen. Also ich habe diverse Röcke, diverse Kleider, mhm. Ein paar Schuhe. Ja. BHs bin ich großzügig, reich von 20. 20 BHs. Ziehst du dann auch eine Perücke auf? Ja. Schminkst du dich auch? Ja. Wie schminkst du dich? Ja, was heißt, wie schmink ich mich? Naja, sehr stark. Nein, dezent. Dezent. Lippenstift? Lippenstift. Cremes, Puder. Ja, ja. Bisschen die Augen machen. Eyeliner, alles was dazugehört. Ja, ich bin schon richtig Experte geworden. Ich mag schon, du hast das Vokabular völlig drauf. Ja. Würde ich rumhaspeln. Also, das heißt aber, dass du es jetzt seit einiger Zeit auslebst. Nein, das ist ja mein Problem, weswegen ich jetzt bei dir anrufe. Und zwar bin ich zu dem Schluss gekommen, ich habe das jetzt so lange unterdrückt. Mhm. Und hinzu kommt noch, dass aus mir auch nicht ganz verständlichen Gründen ich mit meiner Frau seit 4 oder 5 Jahren keinen Sex mehr habe. Nichts mehr? Nicht mehr. Das ist hart. Ja, mhm. Das ist aber auf ihren Wunsch hin geschehen, mhm. ohne dass sie das konkret begründet hat. Mhm. Ich habe das immer gemerkt, wenn mal was anstand, dann musste erst noch das Fernsehprogramm zu Ende geguckt werden oder das gab sonst irgendwelche Ausreden. Mhm. Und dann, bis ich sie dann mal gefragt habe, und dann hat sie gesagt, ja, sie möchte das nicht mehr. Mhm. Also, das heißt, du hast jetzt doch sehr viele Sachen schon in deinem Schrank hängen. Aber was bedeutet das? Wie oft ziehst du das an und wie oft lebst du es denn nun aus? Noch nicht so oft. Nein, das kann ich nicht. Das nächste kommt jetzt, sie sträubt sich dagegen, dass ich die im Hause anziehe. Ja. Das ist an sich der wahre Grund jetzt, weswegen ich anrufe. Wann ziehst du sie denn überhaupt an, die Sachen? Ja, sobald es mal ein Zeitraum dafür da ist. Ich muss sagen, ich bin berufstätig, ich habe aber eine ziemlich großzügige Gleitzeit, meine Frau arbeitet halbtags. Ach so. Also und dann ist das natürlich ein fürchterlicher Stress, dann muss man auf den Terminkalender gucken, wann geht's nicht. Also, das ist frustrierend. Frustrierend. Also wenn mal so eine Zeitnische da ist, wenn niemand im Haus ist, ja, dann machst du. Du sprichst immer von deiner Frau. Gibt's auch Kinder? Wir haben ein Kind, aber das ist aus dem Haus. Ach so, okay. Der ist schon erwachsen, der lebt irgendwo in Süddeutschland. Und deine Frau möchte nicht, dass du das im Haus anziehst? Richtig. Auch nicht, wenn sie nicht da ist? Ja, darauf hat sie ja keinen Einfluss dann. Ich erzähle das ihr nicht, du bist jetzt weg, dann ziehe ich mich um. Dann könnte ihr es doch egal sein. Ja, meine ich ja auch. Hast du es denn schon einmal vor ihr gemacht, also in Anwesenheit von ihr? Ja, sie hat mich zwei oder dreimal sogar schon überrascht. Oh, das dass natürlich. Dass sie aus irgendeinem Grund dann nach Hause kam. Ich hatte es ja angekündigt vorher, dass ich es gerne möchte. Mhm. Hab dann aber, weil sie fürchterlich darauf reagiert hat. Die kam rein und du standst Ableitung da? Pur, ja, und dann hockte ich da. Das klingt ja eher ein bisschen witzig. Sie kommt ja, nach Hause. Im Grunde genommen ist es ja so ein Slapstick. Nein, aber wie? Du sitzt da im Rock und Pumps und aufgetakelten Haaren. Schön und aufgebröselt. Und dann steht die Frau daneben. Was hat die Frau schon? Sie fiel runter und hat gar nichts gesagt im ersten Moment. Und dann, ja, dann war... Also, in der Familie. Das verstehe ich. Wenn du verkleidest dich gerne, oder was heißt verkleidest, du kleidest dich gerne als Frau. Ja. Gibt es da auch eine sexuelle Komponente, dass du auch, wenn du dich als... Ja, es erregt mich. Es erregt dich. Würdest du gerne in der Verkleidung als Frau mit einem Mann Sex haben? Habe ich schon gehabt. Hast du schon gehabt? Ja. Wo das? Ja. Mal in den diversen Annoncenteilen geguckt und dann mal angerufen. Ah ja. Und wie viel Mal? Einmal? Oder? Zweimal bisher. Und Wie ist das denn gelaufen? Wo ist das? Wo hat das stattgefunden? Ja, einmal waren wir bei ihm und einmal, da war meine Frau mal eine Woche in Urlaub, haben wir es bei mir in der Wohnung gemacht. Und der Sex findet dann wirklich statt, indem du deine Frauensachen noch anhast? Oder? Ja. Wie? Dann hebst du nur das Röckchen hoch und dann geht's zur Sache, oder? Nein, dann wird bis auf die leckeren Dessous das andere abgelegt. Ach so, aber die Perücke bleibt auf? Das bleibt alles auf. Der BH bleibt um, die Strapse bleiben an, Pumps bleiben an. Ich würde dich ja gerne mal sehen, aber das können wir leider nicht. Ich lade dich gerne mal ein. Ah nee, lass mal. Ja, Norbert, also das ist jetzt ein bisschen lustig, aber die Situation, in der du lebst, ist nicht lustig. Ja, die ist schon ernst. Also die man kann darüber lachen. Es ist ja im Grunde genommen auch lustig, wenn man sich das vorstellt. Aber im Grunde genommen sage ich ja, wenn man so einen Drang hat, egal woher der kommt, das ist ja völlig wurscht, woher der kommt, wenn man diesen Drang so stark hat und du scheinst den ja stark zu haben, dann muss man den auch leben. Ja, das ist ja meine Überzeugung. Ja, da muss man den leben. Und dann muss man vielleicht auch alte Verkrustungen aufbrechen und in ein anderes Leben gehen. Wie ist denn die Ehe, abgesehen von dem fehlenden Sex, so? Ja, die ist wunderbar. Also, wir verstehen uns gut. Das war ja damals auch ein Knackpunkt, als ich mich dann ihr gegenüber geoutet habe. Da habe ich ja auch befürchtet, oh Gott, nee, die läuft weg. Mhm. Aber das war nicht so. Wir haben da ganz normal drüber geredet. Ja gut, aber du hast es dann noch viel verdrängt. Ist klar. Ja. Der Drang war damals auch in dem Grunde nicht so da. Man war frisch verliebt und ja, Himmel voller Geigen, das kennt man ja. Spielst du denn so vage mit dem, sogar mit diesem Gedanken, deine Ehe aufzulösen? Das möchte ich an für sich nicht. Die Frau, die bedeutet mir sehr viel und bis auf diese meine Neigung funktioniert unser Zusammenleben ja eigentlich. Gäbe es denn vielleicht, ich meine, das hat man ja auch schon gehört, vielleicht doch eine Möglichkeit, dass ihr einen Kompromiss schließt, dass ihr sogar zusammenbleibt? Aber naja gut, man macht sich also seine Gedanken und ich werde demnächst mal wieder mit ihr darüber reden. Und das wäre irgendwie, dass ich jetzt, weiß ich, Montag, Dienstag, Mittwochs, als Frau hier rumspazieren darf und den Rest der Zeit als Mann. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie sich darauf einlässt. Ich kann es mir bald im Moment nicht vorstellen. Aber ja, was würde es für dich bedeuten, wenn sie oder jemand dir sagen würde, du musst komplett auf diese Frauengeschichten verzichten? Also da könnte in letzter Konsequenz eine Trennung anstehen. Verstehe. Das heißt, es ist wirklich stark. Ja. Norbert, ich rate... Ich sehe es im Grunde auch nicht ein. Das ist ja mein Problem. Ja, es ist dein Ding. Ich bin ja kein anderer Mensch dabei. Ja. Sex haben wir nicht miteinander. Also als Mann kann ich nicht mehr so begehrt sein. Ja, also könntet ihr euch irgendwie arrangieren. Ja. Was hältst du davon, wenn ihr beiden mal zu einer Beratung geht? Und das in Anwesenheit eines neutralen Fachmenschen mal besprecht? Uns wird als Vorstufe wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, obwohl ich so mit Beratung immer ein bisschen skeptisch bin. Es kommt immer darauf an, wenn die dann noch ein bisschen konfessionell oder religiös angehaucht sind, Ich verstehe. Dann kommt das Ergebnis kenne ich dann. Ja, ich verstehe. Ich kann deine Skepsis auch gut verstehen. Ja. Wir werden uns mal ein bisschen schlau machen, ob wir dir was Gutes, Neutrales anbieten können. Ja. Ich finde, das wäre der nächste Schritt. Du hast ja jetzt auch hier bei mir als neutralen Menschen angerufen. Der nächste Schritt wäre, wenn du mit deiner Frau zu einem neutralen Fachmann gehst und ihr an einem Tisch sitzt und mal überlegt, ob man da irgendwie eine Lösung finden könnte. Das wäre gut, ja. So, dann bitte ich dich aufzulegen, Norbert, und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Leb es aus. Ich finde, ich höre, das ist eine starke Neigung von dir und eine Leidenschaft. Ja. Leb es aus und es gehört zu dir und mach das Beste draus. Ich stehe ja mittlerweile. Ja, genau. Finde ich auch sehr richtig und sehr gut, Norbert. Alles Liebe und alles Gute. Du legst auf und wir melden uns. Okay, danke. Ciao. Daniel. Tschüss. 0800 220 50. Morgen sind wir nicht da, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wegen des Feiertages. Das nur mal als Hinweis an euch. Und infolgedessen gibt es diese Woche auch kein festes Thema. Keine Themensendung. Hier ist Tobi und Tobi ist 23. Ja, richtig. Hallo Tobi, du lachst. Warum? Ja, weil wir dich gerade auch mit dem Radio anhören. Achso, das ist sehr schön. Wir feiern dich richtig. Wer, Junge! Wie bitte? Wir angeln auch gerne. Wer ist wir? Was macht ihr? Wer seid ihr? Ja, wir sind mit 5 Kumpels unterwegs. Jeder schreibt, stellt seiner Freundin Maibaum. Und vier haben wir schon bestellt. Eine in Mülheim, eine in Klettenberg, ja, eine in Ehrenfeld. Und jetzt sind wir hier am Ende in Leverkusen gelandet. Also im Kölner Raum seid ihr unterwegs. Richtig, genau. Ja. Wir sind im Auto unterwegs, hatten alle Bäume schön auf dem Dach. Jetzt, Tobi, jetzt muss ich gleich mal was fragen. Wo habt ihr die Maibäume her? Ja, die haben wir natürlich gekauft. Ehrlich? Ganz legal, ja. Nee, also die letzten Jahre habe ich das auch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ja, wenn man mit so einem großen Auto durch Köln fährt, dann will man die Strafe nicht riskieren. Ja, das finde ich auch sehr gut. Mir tun immer die Bäume leid, die Birken, die mühsam ein paar Jahre gewachsen sind, dann kommen irgendwelche Deppen zum ersten Maifeiertag, sägen die ab und pappen die irgendwann ins Haus. Aber wenn ihr sie gekauft habt, dann ist ja alles im grünen Bereich. Nee, schön beim Bauern. So Bio, muss es sein. Bio-Birken waren das. So, Ohne, die waren nicht gespritzt oder nix. Na gut. Und du hast auch eine Liebste, wo du es angebracht hast? Ja, richtig, genau. Ich kenne diesen Brauch von früher nicht. Wir hatten in Gummersbach gab es das nicht. Wie geht denn das jetzt? Wann informiert man die Freundin? Da steht ein Maibaum oder hofft man? Das ist halt so ganz so eine große Überraschung, sage ich jetzt mal. Wenn man jemanden wirklich liebt, dann stellt man dem halt einen Maibaum. Ja. Und ja, die meisten Leute, auch die meisten Mädels sind ja nachts unterwegs und gehen feiern. Und wenn die dann nach Hause kommen, dann freuen sie sich natürlich tierisch. Aber das ist doch blöd, wenn ihr dann ohne eure Mädels feiern seid. Ja genau, das ist halt, man macht halt einen Jungsabend. Ach, das ist ein Jungsabend, ah ja. Und dann kommen die Mädels nach Hause und sehen den Mai, wie hast du den Maibaum geschmückt? Ja, mit so Krepppapier, verschieden buntes Krepppapier. So buntes Papier, ja. Ja, und also auch ganz wichtig bei dem Brauch ist, dass wenn man den nach einem Monat den Baum wieder abnimmt, bekommt man von dem Vater, von dem Mädchen, einen Kasten Kölsch spendiert. Ach, na das ist ja doll. Ja, das bei uns ja richtig. Das wusste ich aber auch noch nicht. Ich sehe die Dinger manchmal monatelang noch irgendwo an einer Hauswand pappen. Ja, das ist richtig, aber... Nach dem Brauch, also bei meiner Freundin, habe ich das vor 3 Jahren auch schon das erste Mal bekommen. Da hat der Vater gesagt, wenn du den abmachst, hat er mich gefragt, was willst du für einen Kasten Kölsch haben? Habe ich ihm gesagt, reiß doch und dann. Er lohnt es sich ja richtig. Ja, genau. So. Ja, macht jetzt, ja auch Spaß. Habt ihr jetzt mit den Jungs? Ja, klar. Ja. Habt ihr jetzt alle Bäume schon angebracht? Nee, einen müssen wir noch, weil der letzte ist noch vor sich. In Leverkusen. Also wir sind jetzt hier in Osenau. Ja. Und dann müssen wir jetzt noch so 3 Kilometer hinlaufen. Wir haben jetzt einen Bollerwagen, da werden jetzt die Kästen drauf verpackt. Unser Fahrer kann jetzt auch endlich sein erstes Bier trinken, weil er war natürlich ein bisschen traurig, dass er uns die ganze Zeit beim Trinken zugucken musste. Ja, verstehe. Aber jetzt, wenn der letzte Baum jetzt aufgestellt ist, was macht ihr Jungs dann noch im Laufe der Nacht weiter? Ja, aber wahrscheinlich noch ein bisschen Bierchen trinken. Ja. Und wenn wir an dem Baum vorbeikommen, werden wir ihn wahrscheinlich auch klauen. Einen anderen Baum oder wie? Richtig, das ist halt auch Brauch, dass man halt auch die Maibäume, wenn die nicht bewacht werden, werden die halt auch geklaut. Ach, ach Gott, ja, ihr könnt eure eigenen Maibäume da auch nicht bewachen alle. Ja, aber das Tolle daran ist, wir haben eine dicke Leiter auf dem Dach, mit der wir die ganze Zeit umgefahren sind. Verstehe. Und haben die so hochgehangen oder so gut angebracht, da kommt keiner dran, die kann keiner klauen. Aber da haben wir uns schon Gedanken drüber gemacht. Aber dann ist man doch ganz aufgeregt und ganz gespannt auf den ersten Anruf von der Freundin, wenn die das Ding gesehen hat, oder? Ja, freut sich schon, ne? Ja, klar, na sicher. Und die Mädels werden denken, na, kriege ich einen Maibaum oder kriege ich keinen Maibaum? Ja, das stimmt. Ja, werden die und wäre natürlich auch die eine oder andere diskriminiert, aber da kann man ja auch nichts machen. So ist das Leben. Ja, so ist das Leben. Tobi, grüß die anderen Jungs herzlich von mir. Habt noch eine gute Nacht und eine schöne Nacht miteinander. Nicht miteinander, sondern feiert schön zusammen, so meine ich. Und lasst euch dann beklatschen von euren Freundinnen. Ja, darf ich noch jemanden grüßen? Ja, weil heute Mai feiert das, darfst du grüßen. Ich möchte besonders die Theresa und den Nina grüßen, die vor allem, weil die Nina gerade der Theresa die Haare gefärbt hat. Ja, ist doch super. Ja, das ist nämlich meine Freundin. Ja. Und wir haben den Baum gestellt, als sie in der Wohnung war. Das hat sie zum Glück nicht bemerkt. Gut. War ziemlich witzig. Alles ist über den Sender, Tobi. Alles Gute und schöne Nacht euch. Danke. Und ich muss eins sagen, Gerangel wird heute noch viel. Was wird heute? Gerangelt. Das ist unser Motto für das heutigen Abend. Rangeln, bis die Schwarte kracht. Okay, jetzt will ich gar nicht wissen, was Rangeln ist, aber ich kann es mir schon grob denken. Ja, musst du mal... Nein. Ja. Du kennst dich Rangeln? Nein. Joko und Klaas, musst du dir mal angucken, das Video von denen. Wir haben so einen super Rangel. Ich weiß. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Ja. Und das machen wir, wir rangeln die ganze Nacht. Tobi, viel Spaß euch allen. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, live aus dem Mai-Geschehen von draußen war das. Und jetzt gehen wir zu Elke. Und Elke ist 52. Guten Morgen, Elke. Ja, grüß dich, Domian. Hallo. Elke. Liebe Elke, um was geht's bei dir? Oh, bei mir geht's darum, dass wir, also mein Mann und ich, genau heute vor einem Jahr einen schweren Autounfall auf der A3 hatten. Mhm. Wie ist der Unfall passiert? Mein Mann war unterwegs Richtung Mülheim und 80 Kilometer vor Köln lässt es einen Riesenschlag. Mhm. Die Außenspiegel vom LKW hat es eingeklappt. Und ich gucke nur meinen Mann an, der LKW kam in Schlingern, wie verrückt. Moment, ihr saßt in einem LKW? Ja, ein 7,49 Tonner war das. Ach so. War beladen mit Glasscheiben, circa 3 Zentimeter dick, für Balkone, die Firma meines Mannes baut. Und nur ihr beide wart in dem Auto? Nur wir beide waren in dem LKW, ja. Und ich habe dann meinen Mann angeschaut, der LKW hat geschlingert wie verrückt. Mein Mann hatte das Lenkrad also wirklich souverän in der Hand. Und ich gucke ihn an und frage, ob es ihm gut geht und habe gefragt, ob uns ein Reifen geplatzt wäre. Das war nämlich mein erster Gedanke. Mhm. Und er schüttelte den Kopf, hat gesagt, ihm geht's gut und es wäre uns einer hinten reingefahren. Mhm. Und als wir dann nach 200 Meter zum Stehen kamen, habe ich mich abgeschnallt, habe die Tür geöffnet, es hat gequalmt unterm Auto. Ich habe dann nur gesehen, das war von den Reifen natürlich, die haben ja blockiert, ne? Mhm. Bin ausgestiegen, ich lief hinter den LKW, da war kein Auto, das Auto war also auf der Fahrerseite zur Hälfte aufgeschlitzt. Ach. Ja, und es saß darin eine vierköpfige Familie. Moment. Es war kein Auto hinten drauf gefahren, sondern? Und unter die Fahrerseite praktisch, also unter... Ach, es ist ein Auto unter euren LKW unter gefahren? Unter den LKW, ja. Und das Auto war zur Hälfte aufgeschlitzt? Ja, zur Hälfte hing er unter unserem LKW. Ich habe dann nur Schreie gehört, wie verrückt hinten aus dem hinteren Raum. Mhm. Auf mich zukam der vermeintliche Fahrer, also für mich war es der Fahrer, hatte leichte Blutspritzer im Gesicht. Dann war noch ein kleiner Junge dabei, der einen Hund am Halsband festgehalten hat. Zu dem Jungen habe ich gesagt, er soll sich mal an den Fahrbahnrand setzen. Ich habe gezittert am ganzen Leib. Mhm. Es waren gleich jede Menge Ersthelfer vor Ort. Ich hatte wohl mein Handy in der Hand, war aber noch nicht mal fähig, eine Notrufnummer zu wählen. Wie viele Leute waren denn noch in diesem Unfallauto? Es waren insgesamt 4 Leute in dem Unfallauto. Also insgesamt, 2 waren nun draußen, der Fahrer und der kleine Junge. Ja. Und noch 2 Menschen waren in dem Unfallauto eingeklemmt. 2 Menschen waren drinnen, ja, hinten eingeklemmt. Also die Schreie, die ich gehört habe, waren von dem 16-jährigen Mädel, von der Tochter. Mhm. Und ja, und vorne drin war die Mutter. Mhm. Und für die kam 2 Minuten später jede Hilfe zu spät. Dann ist dieses Auto, dieser PKW, volle Kanne... Ja. Euch hinten rauf und reingefahren quasi. Jawohl, richtig. Und ich habe dann später auch erfahren, was los war. Also der Fahrer saß dann mit mir im selben Rettungswagen und hat sich entschuldigt, hat gemeint, es tut ihm alles leid. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt schon, dass die Frau tot war. Ich ging davon aus, dass das die Mutter war von den Kindern. Mhm. Und weil der Junge hat immer nur gerufen, Papa, Papa, kümmere dich um die Mama am Anfang. Und und ich habe gesagt, es ist okay. Also bei mir hat es nur einen Knacks im Rücken getan. Mein Mann war auch soweit augenscheinlich alles in Ordnung. Weißt du denn, warum dieser Unfall passiert ist? Ja, der Mann hatte einen Sekundenschlaf. Ach du lieber Himmel. Ja, und hatte verzweifelt versucht, das hat er mir dann erzählt im Rettungswagen, nach einer Ruhemöglichkeit zu suchen. Und die wäre dann auch da gegeben gewesen. Also 200 Meter weiter war ein Parkplatz, Landsberg an der Warte hieß das, glaube ich. Und da wollte er wohl rauffahren. Und ich habe vorher dann eingeschlafen. Wie dramatisch und wie tragisch. Ganz furchtbar. Was ist denn mit dem 16-jährigen Mädchen passiert dann? Soweit ich dann vom Polizisten hier bei uns vor Ort erfahren habe, hatte die schwere Kopf- und Beinverletzungen. Hat aber überlebt. Ich weiß nicht, ob sie überlebt hat. Ach so, wir haben nie was von den Leuten gehört, also von dem Mann. Gab es denn da keinen Gerichtsprozess? Es gab keinen Gerichtsprozess. Nee, wir haben uns natürlich einen Anwalt genommen. Mhm. Aber... Der Anwalt hat auch gemeint, da gibt es wahrscheinlich keinen Prozess, weil der Vater natürlich gestraft genug ist, ne? Ja, und die Sache ganz klar war, wer schuld ja, ist. Ja, ja, logisch, da waren ja auch Zeugen da, die das alles mitbekommen haben. Nun habt und ihr beide ja nun wirklich überhaupt null, null, null Schuld an der ganzen Nein, Sache. Nein, absolut gar nicht. Dennoch geht einem so etwas doch sicher extrem nah. Wie gehst du damit um oder ihr damit um? Also mein Mann hat es ganz gut verkraftet. Ich persönlich, ich leide da heute noch drunter. Ich werde das nie verkraften, wahrscheinlich nie. Und auch körperlich und psychisch hat es bei mir schwerwiegende Schäden hinterlassen. Man hört die Schreie sicherlich ja, immer ganz wieder. Genau. Hast ganz du die tote Frau auch gesehen in nein, dem Ort? Nein, ich habe mir das nicht gegeben. Ich habe vermutet, dass da also dasjenige, wo vorne sitzt, nicht überlebt hat. Mhm. Habe auch noch mitbekommen, wie Leute Wiederbelebungsmaßnahmen versucht haben, aber es war dann schon klar, dass die Frau tot war. Jetzt jährt sich das genau heute vor einem Jahr war das. Ganz genau, heute vor einem Jahr, ja. Mittags 11.31 Uhr auf der A3 Richtung Köln. Wie erklärst du dir das, dass dein Mann das eher verarbeitet hat und du dir da so, dass es für dich so schwer ist? Das weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wie gesagt, ich habe körperlich damit sehr schwer noch zu kämpfen. Meine Nerven müssen da irgendwas abbekommen haben. Ach so, also wirklich körperlich somatisch. Da ist irgendwie auch aufgrund des, aufgrund was eigentlich? Ja, aufgrund dieses, ich habe ja, bei mir hat es ja einen riesen Knacks getan im Rücken, als der Aufprall war. Durch den Aufprall, ja natürlich. Ja, ja klar. Ja. Also ich habe heute Tinnitus, was ich nie hatte, gar nie. Sehschwierigkeiten, ich kann nicht mehr richtig gehen zeitweilig. Ach so. Ja, also mein ganzes Leben ist verpfuscht dadurch. Wobei man da nun auch wahrscheinlich wieder gar nicht genau auseinanderhalten kann, was vielleicht auch der seelische Schock ausgelöst hat. Das mag körperlich, auch sein. Ne? Das mag auch sein, ja. Bist du denn körperlich behandelt worden im Krankenhaus? Also ich bin durchgecheckt worden. Mein Sternum war gebrochen, das Brustbein. Mhm. Und ich denke mal, dass daher auch diese Durchblutungsstörungen heute herrühren irgendwo, ne? Aber wie kann man sich das erklären? Ihr sitzt in so einem riesengroßen Laster vorne. Ja. Da knallt euch jemand hinten drauf und kriegst so eine Verletzung dennoch ab. Na ja, klar, das war ja eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ich glaube, der hatte 160 noch drauf. Ja. Also das muss man sich mal, das kann jemand, der das nicht selber erlebt hat. Ich hätte mir das auch nie vorstellen können. Überhaupt jemals in sowas verwickelt zu werden. Ne? Was war das für ein PKW? Welche Marke? Ein Ford Focus S-Max. Focus, ja. Also das ist so eine Art kleines Auto. Fast Minivan. Ja. Also ziemlich hoch und der hat uns ja so circa 1,5 Meter hinten angelüpft. Und es war ja wirklich noch von Glück zu sagen, dass mein Mann den LKW souverän noch zum Stehen gebracht hat. Man vermutet, dass der Focus 160 gefahren ist, ja. Sagst du? Und wie schnell seid ihr gefahren? 80, okay, das ist natürlich dann enormer Aufprall. Ja, ja, klar. Das stimmt, in der Tat. Ja. Hast du dich denn danach auch mal psychologisch beraten oder betreuen lassen? Nee, habe ich nicht. Würde ich machen, wenn das nach einem Jahr noch so präsent in deiner Psyche ist, abgesehen von den körperlichen Schwierigkeiten, die du hast und Begleiterscheinungen. Ja. Wie sieht das denn aus? Was sagen denn die Ärzte zu den körperlichen Dingen? Kriegt man das vielleicht doch wieder in den Griff? Die können sich das auch nicht erklären. Also das muss schon irgendwie, auch mit der Psyche, gehen sie davon aus, was ich mir jetzt aber nicht vorstellen kann letztendlich, ne? Dass die Psyche solche schwerwiegenden Schäden hervorruft im Körper. Manchmal hat die Psyche eine extreme Macht. Ja. Und man ist erstaunt, was durch psychische Belange alles ausgelöst werden kann. Ja. Ich rate dir, Elke, zu einer Traumata-Therapie zu gehen. Das würde ich jetzt spontan sagen, aber meine Psychologin wird es dir gleich auch nochmal vielleicht genauer erklären, was in dem Fall los das Beste wäre für dich. Ja, können wir machen. Ich würde es auf jeden Fall an deiner Stelle angehen und versuchen. Wenn man ein Jahr unter so etwas leidet, dann heißt das, man schafft das nicht, das alleine zu verarbeiten. Da muss man irgendwie Hilfe suchen. Eventuell könntest du recht haben, ja. Mag sein, ja. Wie gesagt, weil das jetzt halt gerade heute vor einem Jahr war, ne? Kommen die Erinnerungen besonders? Das jetzt wieder richtig natürlich, hoch. Natürlich. Und wir haben halt auch, gut, ich fahre Auto, ich fahre alles, soweit es geht, ne? Nur irgendwie hat das Ganze schon Spuren hinterlassen, ne? Glaube ich, natürlich. Ja. Natürlich, da ist ein Mensch gestorben. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja nun wirklich ein Schockmoment, wenn man das alles miterlebt. Und ja, und vor allem das, was da los war, also das ganz, ganz unglaublich. Ne? Liebe Elke, die Sabine, meine Psychologin heute Nacht, ruft dich gleich mal an. Und dann berät sie dich, was du tun solltest. Ich finde, du solltest etwas unternehmen. Okay. Ja? Alles klar. Alles Gute und schöne Grüße an deinen Mann. Ja, werde ich ausrichten. Und wir melden uns. Wir melden uns. Jawohl. Gleich. Alles klar. Tschüss. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Was haben wir? 1 Uhr 29, 1 Uhr 30. Hier ist Momo. Momo ist 51. Guten Morgen, Momo. Ja, hallo. Ja, hallo, Momo. Guten Morgen, schönen 1. Mai. Ja, danke schön. Sagt man das beim 1. Mai auch? Weil, kenne ich gar nicht so. Okay, dann wünsche ich dir einfach einen schönen Morgen. Ja, ja, absolut, in Ordnung, sehr nett sogar von dir. Okay. Momo, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, also, ja, wie gesagt, ich bin 51. Ja. Und in der Zeit von meinem 8. Lebensjahr an bis zum 14., 15. Ja. Lebensjahr an wurde ich missbraucht, wie ich das im Nachhinein festgestellt habe, was man ja so nicht merkt als Kind. Von wem? Also ich muss sagen, also erstmal, meine Eltern waren blind. Meine Mama und mein Papa waren blind. Mhm, und einmal im Jahr durfte ich in Urlaub fahren. Mhm. Da kam ich zu meiner Mutters Schwester. Mhm. Und die hatte 7 Kinder und darunter waren auch Jungs, also ein Cousin von mir. Ja. Und der, hat mich dann die 6 Wochen, die ich da im Urlaub war, wie viel älter war der? 5 Jahre. Mhm. Ja, und und das ging über diesen ganzen Zeitraum, also über mehrere Jahre ging das. Ja, oder? Ja. Immer im Sommer. Mhm, immer im Sommer. Und es war immer derselbe Junge. Mhm. Dieser Junge hat, als du 8, da warst du ja noch ganz klein, hat schon mit dir geschlafen? Nein. Also er ist nicht in mich. Also nein, wir haben nicht. Das hat er nicht gemacht, sondern nur so mit den Händen, weißt du? Also nein. Auch später nicht, als er und du denn älter warst, das nein, nicht. Nein, hat er nicht. Und musstest du ihn auch befriedigen? Nein, gar nicht. Mhm. Nein, ich lag da nur wie gelähmt, weißt du, mhm. und war immer still. Mhm. Und ich habe es auch natürlich nicht meinen Eltern erzählt, um Gottes Willen. Du hast es niemandem erzählt? Nein, niemandem, mhm. Niemandem, bis jetzt. Hammer. Wann hast du zum ersten Mal gesprochen? Ja, ich hatte schon mal angerufen, aber ja, zum ersten Mal, ich habe es auch... Du sprichst jetzt zum ersten Mal darüber? Ja. Du hast in deinem ganzen Leben noch niemandem das erzählt? Doch, einer guten Freundin. Und die sagte, geh doch hin zu ihm und hau ihm eine rein. Wann hat die Freundin das denn gesagt? Wie alt warst du da? Du, das ist gar nicht so lange her. Nee, also so... Hm. Also dieser Cousin... Ich habe es lange... Für dich behalten? Ja, ja, klar. Wie kam es denn dazu, dass du es der Freundin erzählt hast oder dass du auch heute anrufst? Was ist so der Grund, dass es jetzt raus muss? Ja, der Grund ist, gesundheitlich geht es mir nicht so gut. Und ich habe mir gedacht, so bevor man geht, sollte man alles klären, weißt du? Bist du so krank? So ja, schwer krank? Schon, ja. Mhm. Was hast du für eine Erkrankung? Oh Mann. Ja, ich habe so Stents, also Herz, Herz gehabt und ich habe ein Lungenemphysem und oh Mann. Also das klingt schon angeschlagen. Ja, so ziemlich. Mhm, genau, also ich... Wenn du an diese Zeit damals zurückdenkst, an diese Sommer, die du da verbracht hast. Ja. Und auch an die Situation, wenn er mit dir was gemacht hat. Ja. Welche Haupterinnerungen und Gefühle kommen da hoch? Machtlos. Auch Angst? Einfach. Also, Ich hätte ja auch, ich weiß, Domian, ich hätte ja auch sagen können, hallo, nein. Naja, du warst 8 Jahre alt. Ja, genau. Das war eine Nein, ich war aber schon ziemlich weit, also weil ich habe meine Eltern geführt. Also ich war 4 Jahre, da bin ich mit denen Bus gefahren. Also ich habe ja gesehen für sie, ich habe gemacht für sie, unterschrieben für sie. Mhm. Ich, bevor ich zur Schule kam, konnte ich schon lesen. Ja, aber das ist ja was anderes. Da warst du ja genau, nein, in dieser war ich, ich war gelähmt. Also, weiß nicht. Hat er dir gedroht, wenn du was sagst? Nein, überhaupt nicht. Er hat mir, nein, gar nicht. Es ist alles so? Gar nicht alles gedroht oder so, sondern das war alles irgendwie... Das ist furchtbar. Ich kann das nicht beschreiben, so. Mhm. Und ich möchte jetzt einfach nur... ich möchte nicht eine Bestrafung für denjenigen, ne? Mhm. Aber weiß ich auch nicht. Ich möchte zumindest eine Entschuldigung oder zu sagen, ey Mann, das habe ich mit dir gemacht. Also dieser Mann lebt noch? Ja, natürlich. Und habt ihr verwandtschaftlich Kontakt miteinander? Ja, der war zum letzten Mal auf meiner Mutters Beerdigung. Das war 2001. Mhm. Da habe ich den gesehen. Und der hat mich auch in den Arm genommen und... Oh, ich dachte, das kann nicht angehen, aber ich kriegte kein, der hat eine Frau und auch 2 tolle Kinder und ist gläubig in irgendeiner, also ganz. Ich glaube, in der Situation konntest du natürlich, hast du nie keinen Ton rausgekriegt. Nein. Du warst ja erstmal angeschlagen vom Tod deiner Mutter. Ja, und klar. Da ist man ja schon komplett labil in so einer Situation. Und dann kommt der auch noch auf dich zu. Da kann ich gut verstehen, dass man da wie gelähmt ist und nichts machen kann. Das ist, finde ich, auch völlig verständlich. Wahnsinn. Hm. Wie sehr hat dich dieser, wir nennen es Missbrauch, dieser sexuelle Missbrauch, wie sehr hat der dich dein ganzes Leben beschäftigt und beeinflusst? Das weiß ich gar nicht. Wie hat der mich beeinflusst? Also ich habe mehr Vertrauen zu Frauen. Das heißt, du hast keine Männerbeziehung gehabt? Ich habe schon Männerbeziehungen gehabt, aber ich bin 51 und ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Siehst du da einen Zusammenhang, dass das damit vielleicht... Weiß ich nicht. Mhm. Das weiß ich nicht. Andere sagen, du wirst so geboren. Ich habe keine Ahnung. Also. Das heißt aber, die Sexualität mit den Frauen konntest du dann schon erleben und genießen auch? Nein, was heißt Sexualität? Aber die Nähe. Du hast keine Sexualität mit Frauen erlebt? Ja, schon, doch. Doch, das so. Ja. Und das ist viel angenehmer als... Also für mich als mit einem Mann. Hast du mit Frauen auch so weit Sexualität gehabt, dass du einen Orgasmus hattest mit deiner Frau? Ja. Und das war viel angenehmer als mit Männern oder du, wie du es dir mit Männern vorstellst. Das kann ja sein. Es gibt ja oft so Erzählungen von Menschen, die in der Kindheit Ähnliches erlebt haben. Dass die das über Jahre oder Jahrzehnte sogar zur Seite geschoben haben. Ja. Vielleicht ein wenig verdrängt haben, aber zur Seite geschoben. Und irgendwann passiert irgendetwas, vielleicht bei dir jetzt durch deine Erkrankung, dass man sagt, ich will das jetzt raus, ich will sprechen. Ja, ich möchte das klären irgendwie, weißt du? Mhm. Dann geh doch auf diesen Täter zu. Meinst du? Finde ich schon, ja. Wenn du die Kraft dazu hast, das zu machen, dann suche das Gespräch. Der hat eine Familie, weißt du? Ja, du kannst ja mit ihm erstmal reden. Ja. Hast du Angst vor der Begegnung und dem Gespräch? Ja. Verstehe ich. Du bist nicht in einer psychologischen Betreuung zurzeit. Nein. Nein, ich komme vom Krankenhaus raus und rein. Also ich bin im Moment. Also du möchtest das auch gar nicht. Nee, das wäre zu viel. Naja, meine Idee war gerade, dass du es vielleicht in Abstimmung mit einem Psychologen machst. Aber ich verstehe schon, wenn du so krankheitsmäßig belastet bist und dann auch noch einen Therapieplatz suchst, dann ist das natürlich alles sehr schlimm. Ich meine, die andere Möglichkeit ist noch immer, Momo, dass du es schriftlich machst in Form eines Briefes. Ja. Dann hast du viel mehr Ruhe, dann bist du für dich, den kannst du lange vorbereiten, den kannst du entwerfen im Brief. Da kann man und den schreibe ich ihm. Genau, und den kannst du ihn schreiben. Und dann kann man ja sehen, wie der reagiert. Vielleicht ist das sogar besser, als wenn du alleine ihm gegenüberstehst, dann bist du aufgeregt und bist nicht richtig vorbereitet. Aber mit einem Brief, den kannst du ja lange entwerfen. Den kannst du ein paar Tage, ein paar Wochen liegen lassen. Ja. Und dann schickst du den weg. Und dann gucken, dann hast du es schon mal von der Seele. Ja. Und wenn das so wichtig für dich ist, dann ist das auch wichtig. Dann muss er das jetzt ausbaden, was er damals angestellt hat als Jugendlicher. Ja. Ist die Frage, wie der darüber denkt oder ob er es überhaupt noch weiß wirklich. Er wird es wissen. Ja. Ja, ja, der weiß das. Also das denke ich wohl, nur er hat es anders gesehen als ich wohl, ja. Natürlich, aber der war ja schon ein junger Mann dann. Ja, klar. Als du 15, 16 warst, war der über 20 schon, ne? Ja. 6 Jahre, ne, hast du gesagt? Ist na, okay. Fünf. 5 Jahre, na gut, ja. Mhm. Siehst du. Mich wundert, dass er dich dann, als er älter war und du auch schon älter warst, dass er dich dann nicht auch vergewaltigt hat. Nein. Nein, nein. Mhm. Nichts. Mhm. Und meine Mutter liebte den so. Mhm. Meine Mutter mochte den so. Das war ihr, weiß ich auch nicht, ihr Liebling. Mhm. Und ich konnte es nicht erzählen, Domian. Mhm. Das ging nicht. Mhm. Ich verstehe das. Das verstehe ich. Und du konntest es natürlich auch nicht der Tante und dem Onkel erzählen. Nein, um Gottes Willen. Mhm. Dann hätte ich da ja auch nicht mehr hingekonnt. Mhm. Aber was war denn das für ein Gefühl für dich, jedes Jahr, wenn du wusstest, jetzt muss ich da wieder hin? Eigentlich freuen sich Kinder auf die Sommer. Ja, einerseits war es schön, weil Heuernte und Pferd reiten und... Mhm. Und viele Kinder, weil ich bin Einzelkind gewesen. Mhm. Andererseits, Angst? Hoffentlich heute Abend nicht, weiß ich nicht. Hat sie das jeden Abend gemacht? Nein, aber ziemlich oft, also 6 Wochen sind lang, du. Das glaube ich, ja. Das glaube ich, wenn man in der Lage ist, sind 6 Wochen sehr lang, ja. Ja. Momo, versuch es doch mal mit dem Brief. Ja, mit dem Brief. Das finde ich, da kannst du für dich nichts falsch machen, zunächst. Ja. Ja, finde ich gut. Ne? Ja. Wenn nochmal was ist, mail uns und dann reden wir nochmal. Ja. Ja? Okay. Wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute, Momo. Ja, vielen Dank. Von Herzen. Okay. Alles Gute, tschüss. Ciao. Ciao. Ciao. Miriam ist hier. Miriam ist 19. Guten Morgen, Miriam. Guten Morgen, Miriam. Über was reden wir beide? Ja, ich rufe an, weil ich mal sagen wollte, ich habe von Geburt an einen schweren Herzfehler. Ja. Und jetzt diese Woche habe ich mitbekommen, dass mein Lehrer zu mir gesagt, dass ich kein Quali mitmachen kann, weil ich gehe noch in die Hauptschule, weil ich 2 schwere Operationen hatte mit 16 und jetzt viel nachholen muss. Mhm. Ich habe auch 3 Jahre Englisch in 1 Jahr nachgeholt, weil ich war ja vor der Operation nur im Rollstuhl gesessen. Mhm. Und jetzt darf ich wegen, und ich habe also eine Rechenschwäche und jetzt darf ich deswegen nicht den Quali mitmachen. Du erklärst uns allen nochmal, was Quali ist? Ja, also der qualifizierende Hauptschulabschluss. Also das ist ein besonderer Hauptschulabschluss dann? Ja. Genau. Mhm. Und den darf ich jetzt nicht mitmachen. Ich habe, wie es jetzt im Moment aussieht, keine Ausbildung, weil sie Körperbehinderte eigentlich nicht so gerne einstellen, haben sie gesagt, weil sie nicht wissen, wie viele Fehltage ich habe und ob ich das überhaupt kann. Kannst du denn nicht den, ich sag mal, den normalen Hauptschulabschluss machen? Den würde ich schaffen. Ja, das ist doch schon mal etwas. Dann ist das doch besser als gar nichts. Ja, aber von meinem Lehrer wäre ich auch diskriminiert. Der sagt, also wie du da sitzt, das sehe ich schon, dass du nichts auf die Reihe kriegst. Und Ja, jetzt sitze ich eigentlich da mit nur einem Hauptschulabschluss und keiner Ausbildung, weil... Also nochmal auf deine Krankheit oder deine, kann man sagen, Behinderung zurückkommen, kann man das sagen? Ja, kann man schon in gewisser Weise sagen. Bist du auf einer normalen Hauptschule oder einer Hauptschule für gehandicapte Menschen? Nee, normale. Normale Hauptschule. Macht diese Krankheit sich bei dir auch äußerlich bemerkbar? Sieht man das dir an? Ja, also ich bin halt sehr klein. Wie groß bist du? Ich 1,51. 1,51? Mhm. Ja, gut. Also ist klein, aber geht noch, würde ich mal sagen. Ich bin damit die Kleinste in der Klasse und die Älteste die Kleinste. Ja. So, und die Lehrer, sagst du, diskriminieren dich aufgrund deiner Erkrankung und deiner Behinderung? Also mein Klassenleiter, ja. Die anderen nicht. Und du glaubst, dass dieser Klassenleiter auch jetzt schuld daran ist, dass du diese Qualifikation nicht machen kannst? Schwierig zu sagen. Also er hat zwar gesagt, er hat vollstes Verständnis für meine Krankheit und für meine, ich sage mal, Behinderung, weil ich ja jetzt trotzdem viele Fehltage habe. Und ja, aber trotzdem würde ich das jetzt nicht auf die Reihe kriegen. Was sagen denn zum Beispiel deine Eltern dazu? Ja, also meine Mama sagt, das ist eh schon ein Wunder, was ich geschafft habe, weil ich muss ja sagen, ich bin eigentlich jetzt nur 3 Jahre in der Hauptschule, weil davor war ich aus einem Fehler heraus in einer Schule für körperlich geistig behinderte Kinder. Mhm. Und da warst du unterfordert. Ja, also die haben keinen Unterricht gehabt, die haben ja wirklich fast nur, ich sage mal, es war kein Unterricht, die haben einen Satz geschrieben oder eine Aufgabe gerechnet und das war's aber auch. So, das heißt, du hast eine ganz tolle Leistung hingelegt. Die haben dich erstmal in die falsche Schule gesteckt, was schon schlimm genug ist. Dann bist du verspätet auf die Hauptschule gekommen, hast wie eine Wahnsinnige nachgelernt, kann man das so sagen? Ja. Und stehst jetzt ja schon sehr gut da. Und jetzt blockiert dieser Klassenlehrer dir deine Qualifikation. Ja. So, da muss es doch Leute geben, die auch auf deiner Seite sind. Was sagt denn zum Beispiel der Direktor der Schule? Hast du mit dem mal gesprochen? Ja, der ist der Ansicht wie mein Klassenlehrer. Mhm. Gibt es denn einen Vertrauenslehrer in der Schule? Ja, eine Lehrerin, die hat mich auch in der Schule. Ja, und was hast du für ein Verhältnis zu der? Ja, eigentlich ganz gut. Hast du mit der über dieses Problem schon gesprochen? Ja, sie hat halt gesagt, na gut, ich hatte halt viele Fehltage und aufgrund von der Schule, wo ich war, fehlen mir halt einfach zu viele Grundkenntnisse trotz allem. Was wäre denn jetzt gut, wenn die das alle so sagen, wenn du einfach noch ein Jahr dranhängst? Wäre das keine Lösung? Das darf ich nicht mehr. Weil du schon zu alt bist? Ja, und weil ich schon 2-mal wiederholt habe, in der körperlich-geistig behinderten Klasse, weil ich da von der 7. nochmal in die 7. bin. Ja, ich verstehe. Und von der 1. nochmal in die 1. Das ist ja ein Dilemma. Welche Möglichkeiten, wir spielen mal gerade was durch. Nehmen wir mal an, du machst jetzt deinen normalen Hauptschulabschluss. Hast du dich mal schlau gemacht, wie du auf einem anderen Weg über das Arbeitsamt durch irgendwelche Maßnahmen die Qualifikation nachmachen könntest? Also ich habe jetzt, also mein Berufsberater da hat gesagt, dass ich halt da in so einer gesonderten Ausbildung gehen könnte für Menschen mit Behinderung, mit körperlicher Behinderung. Wäre das für dich eine Alternative oder wäre das attraktiv für dich, das zu machen? Ich sag mal, besser wie nix. Besser wie nix. Ja, also ich denke auch, wenn jetzt die Vertrauenslehrerin und der Klassenlehrer und der Rektor, wenn die alle sagen, nee, das sehen wir nicht und das geht irgendwie nicht, ich kann es ja nicht beurteilen, dann überlege ich jetzt gerade, den klügeren Weg zu gehen. Erstmal das zu nehmen, was man nehmen kann, was man kriegen kann, nämlich den Hauptschulabschluss. Dann diese Schule hinter dich zu lassen, da läufst du wahrscheinlich eh weiter gegen Wände. Und eben irgendwie auf einem anderen Weg dich weiter zu qualifizieren. Wie auch immer. Ich merke ja, dass du bist ja ehrgeizig und du willst nach oben kommen und du willst lernen. Da gibt es ja dann doch noch viele Möglichkeiten, die man machen kann. Mhm. Miriam, die gibt es. Ich war auch mal Hauptschüler. Und ich habe mich auch damals wahnsinnig auf meinen Arsch gesetzt danach habe meine Wege gesucht. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft mir irgendwelche Hanseln, irgendwelche Lehrer oder Hanseln vom Arbeitsamt Gummersbach, da kriege ich heute noch einen Hals, mir immer gesagt haben, nee, das geht nicht, das können sie nicht, das schaffen sie nie. Man schafft es doch, wenn man das will. Man muss sich nur gut informieren und man muss es versuchen. Und irgendwann trifft man an Menschen, die einem auch die Chance geben. Lass dich da bloß nicht ermutigen. Ich mag ja, dass du wirklich eine tolle junge Frau bist, die was werden will. Nimm den Hauptschulabschluss, mach kein Gedöns mehr da, geh weg, geh irgendwo anders hin und qualifizier dich da weiter. Oder versuch irgendwie auf einer anderen Schule die mittlere Reife nachzumachen. Oder was weiß ich. Naja, ich sag mal so, auf einer Seite haben meine Professoren auch gesagt, naja, dass du mal laufen kannst, das bezweifeln wir eh. Und jetzt laufe ich, also ohne Probleme. Siehst du, das ist doch eine tolle Lebenserkenntnis für dich. Lass dich nicht zulabern von irgendwelchen Leuten. Du weißt, was du kannst und offensichtlich bist du wirklich eine sehr starke junge Frau, die was auf die Beine stellen kann. Du kannst laufen, obwohl die alle gesagt haben, du kannst nicht mehr laufen. Irgendwann hast du das Abitur in der Tasche, wenn es so weitergeht. Also, Miriam, im Detail kann ich dich da ja nicht beraten. Ich kann dir so die Linie sagen. Wenn man irgendwie zu sehr gegen eine Wand läuft, dann muss man sagen, okay, das ist nicht mein Weg. Wie gesagt, nimm das mit, was du da kriegen kannst und versuche andere gute Wege für dich. Mhm. Und ich schwöre, du wirst es schaffen. Was ist dein Traum? Was würdest du gerne mal sein später, beruflich? Ja, beruflich, ich würde halt gern mit Behinderten was machen. Ja, gut, da gibt's ja die zahlreichsten Berufe, die du da anstreben kannst. Ja, gibt's ja. Das heißt, wenn man schon mal ein Ziel hat, das ist das Wichtigste, dann kann man auf dieses Ziel hinarbeiten. Und wenn man sich richtig reinkniet, stehen die Chancen gut, dass man es auch schafft. Miriam, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Kraft und viel Erfolg. Okay, vielen Dank. Und lass dich nicht unterkriegen. Nee, werde ich nicht. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Das ist wirklich wahr. Da muss ich so oft dran denken, dass mich der Berater, ich sage es nochmal, der Berater auf dem Arbeitsamt Gummersbach damals ausgelacht hat, als ich gesagt habe, als ich im hohen Alter von fast 18 Jahren noch auf ein Gymnasium wollte. Da hat er mich ausgelacht. Das schaffen sie nie. Das ist mir immer in Erinnerung geblieben. Und da sage ich immer den Leuten, wenn die solche Beratungen hinter sich haben, hör in dich rein, was du willst und lass dich nicht von irgendwelchen Leuten zuquatschen. So, hier ist Evelyn. Evelyn ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Evelyn. Hallo. Ja. Domian, ich freue mich sehr, dass ich endlich mal mit dir sprechen darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke. Über was reden wir? Wir reden über eine nicht sehr schöne Sache. Und zwar ist es so, dass ich sehr schwer erkrankt bin. Und das schon fast 20 Jahre. 20 Jahre? Mhm. Was ist das für eine Erkrankung? Ich habe Borreliose. Oh. Und das eben im Stadium 3, das ist das schlimmste Stadium, das es gibt. Das heißt, du hast dir das durch einen Zeckenbiss geholt? Ganz genau. Vor und man 20 hat es aber damals nicht bemerkt. Mhm. Und ich wurde 17 Jahre falsch behandelt. Mhm. Dadurch hat man das, man hätte eigentlich drauf kommen können, weil ich seit mehr als 20 Jahren, 24 Stunden rund um die Uhr immer rasende Kopfschmerzen habe und auch mit Verdacht auf Meningitis schon ins Krankenhaus kam und so weiter und so fort. Wann hat man es denn diagnostiziert, was es denn ist? Das hat man diagnostiziert Ende 2010 und zwar bin ich da durch eine Bekannte zu einem super tollen Spezialisten gekommen, in ein internationales Borreliosezentrum nach Bayern. Aber es ist dann eben sehr, sehr spät diagnostiziert worden, ne? Allerdings. 20 Jahre schon hast. Allerdings. Du hast gerade gesagt, du bist in Stufe 3 der Erkrankung. Ja. Was genau bedeutet das? Was ist erkrankt? Wie bist du erkrankt? Beschreib's mal. Bettlägerig. Bettlägerig. Und halt Schmerzen. Und man hat davor schon sehr viel diagnostiziert. Also es gibt ganz, ganz viele Diagnosen. Aber jede Diagnose hat ja auch eine Ursache. Und dieser Arzt hat das dann, also das wird bei denen auch alles festgehalten. Wenn ich das alles erzählen würde, das würde die Zeit sprengen. Aber man hat es richtig gesehen, dass bei den Erythrozyten, also bei den roten Blutkörperchen, da haben sich richtige Zysten gebildet. Und aus diesen, in diesen Zysten sitzen die Borrelien und die schlüpfen und schlüpfen und schlüpfen unentwegt und zerstören alles im Körper, alles. Und heute kann man dagegen nichts mehr tun? Man kann, aber ich bräuchte Geld. Und ich würde ganz gerne Stiftungen anschreiben. Und da wollte ich halt fragen, ob ihr eventuell Adressen hättet, die ihr mir geben könnt. Können wir auf jeden Fall gleich klären, Evelyn. Ja. Auf jeden Fall. Lass mich bitte noch was fragen zu deinem jetzigen Zustand. Du sagst, du bist bettlägerig. Ja. Warum? Was funktioniert nicht mehr? Also ich habe eben Schmerzen am ganzen Körper. Ich habe auch wenn du still liegst. Ja, immer, immer. Und ich habe zum Beispiel Polyneuropathie. Kennst du das? Ja, erklär's nochmal. Das ist eine Nervenentzündung von oben bis unten. Also meine ganzen Nerven, also wirklich vom Kopf bis zum großen Zehen sind entzündet. Was äußerst schmerzhaft ist. Ich habe die schlimmste Form des Fibromyalgie-Syndroms. Das erklärst du auch nochmal bitte? Ja, das ist ganz schwierig. Das ist wie Weichteilrheuma, aber es ist kein entzündliches Rheuma und es hat ganz, ganz, ganz viele Begleiterscheinungen. Zum Beispiel? Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen. Mir fällt gerade alles ein. Ja, wir ahnen ja schon, dass das unglaublich schlimm ist. Das heißt, und, du liegst im Bett, weil du gar nicht gehen kannst mehr, oder? Ja, zurzeit ist es so schlimm, dass ich fast nicht mehr gehen kann, weil meine Gelenke so stark, Gelenkschmerzen muss, also ich habe durch diese Fibromyalgie so furchtbare Muskelschmerzen am ganzen Körper. Tut dir wirklich jede Faser deines Körpers weh. Ich gehe mal davon aus, dass du hochdosiertes Morphium schon bekommst. Nein, das möchte ich nicht. Du nicht? Warum nicht? Ich möchte es vermeiden, weil es kommt noch was dazu, durch diese verschleppte Sache, sage ich jetzt mal, hat sich halt auch noch ein Gendefekt eingestellt. Durch diesen Gendefekt kann mein Körper jetzt viele Dinge wie Zink, Mangan, Vitamin B und so, das kann der alles nicht mehr speichern. Das muss von außen zugeführt werden. Und das bedeutet, dass du noch mal mehr Schmerzen hast. Ich unterbreche das mal eben, weil wir wissen und wir ahnen, wie unglaublich schlecht es dir geht und wie dreckig es dir geht. Ganz wichtig, es gibt eventuell Hilfe und diese Hilfe würde finanziert über Stiftungen, sagst du. Welche Art von Stiftungen suchst du? Stiftungen, die eben helfen, wenn man erkrankt ist und wenn man austherapiert ist und es aber eine Möglichkeit gibt, gesund zu werden. Ach ja, das muss ich jetzt noch ganz kurz dazu sagen, Domian. Und zwar, mir ging es, nachdem ich eine Woche dort war, um so viel besser. Wo warst du? In Cham, in diesem Borreliose-Zentrum. Und als ich ich wusste nicht, warum es mir dann plötzlich wieder so schlecht ging, dann habe ich entdeckt, dass ich habe zwar eine sehr schöne Wohnung, aber es nützt mir in dem Moment auch nichts mehr, weil wir hatten ein riesen Schimmelproblem. Okay. Und dieses Schimmel hat alles zunichte gemacht. Also, die ganzen Behandlungen. Ich frage es einfach raus, jetzt an meine Zuschauer und Zuhörer, wer jetzt eine Idee hat, wer in diesem extremen Fall helfen kann. Also die normale Krankenkasse hilft hier nicht mehr. Nein, man muss dazu sagen, es gibt ein Gesetz vom Bundesverfassungsgericht, wo die Krankenkasse verpflichtet wäre, bei so schwerkranken Menschen diese Behandlung zu bezahlen, aber sie tun es nicht. Okay, ich frage jetzt einfach mal raus in die Kamera, ins Mikrofon. Habt ihr eine Idee, wer da weiterhelfen kann? Bitte aber keine direkten Geldspenden, denn das können wir hier nicht managen. Wir wollen das richtig, richtig ordentlich machen. Die Evelyn soll dann in gute medizinische Hände. Bitte meldet euch bei uns. Und Evelyn, dir wünsche ich alles Gute von Herzen und ich muss mich jetzt verabschieden. Danke, Domian. Wir melden uns, wenn hier was ankommt, okay? Und bitte, Domian, mach weiter so. Du bist, ich mag dich total gerne. Danke, Evelyn. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich rum. Tschüss. Intertechnik, Christoph Gellert. Bitte meldet uns, wenn ihr eine Idee habt. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Bis dahin, tschüss.